Blauer Teleruf, Fernsprecher Cottbusser Damm, Höhe Rossmann. Hier ebenfalls Schilder Support Loose Change sowie Suche diverse defekte Geräte. Ansonsten besitze meine aktuellen Ausstattung ein Abschlussfeierplakat einer Kirmes sowie der Erscheinen einer irgendwie gearteten Mafia-Platte. Ansonsten außer einer Pfütze keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.